Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Heinrich Schliemann auf den Spuren Trojas. Ein Feature von Michael Wehrhahn. Achill, sammelt eure Truppen. Wir greifen noch einmal von Westen an. Die Stunde ist günstig. Meine Männer sind erschöpft. Sie brauchen eine Rast. Wir stürmen erneut. Keine Mauer ist unüberwindbar. Troja hat Schande über uns gebracht und muss brennen. Ihr könnt euch auf mich und meine Männer verlassen, Agamemnon. Der Name der stolzen Stadt, vor deren mächtigen Mauern schon 10 Jahre lang ein legendärer Krieg tobt, weht wie ein Mythos aus der Antike in die Gegenwart. Troja. Unzählige Legenden und Mythen ranken sich seit dem Epos Ilias des Dichters Homer um die sagenumwobene antike Metropole. Die dem Untergang geweiht ist. Ein riesiges Heer mit griechischen Helden wie Odysseus, Achill und Agamemnon belagert die Burg des Königs Priamos und seines Sohnes des Prinzen Paris. Die griechischen Kämpfer wollen Rache nehmen für den wohl berühmtesten Raub der antiken Welt. Der Raub der Helena. Prinz Paris aus Troja raubte die schöne Helena, die Ehefrau des Königs von Sparta. Unheil wird über Troja kommen, Prinz Paris. Großes Unheil. Ihr Fluch sollte sich erfüllen. Wutentbrannt ruft ihr Mann, der König Menelaos, eine Allianz griechischer Heere unter der Führung seines Bruders Agamemnon zusammen. Ihr Ziel? Die vollständige Vernichtung Trojas. Nicht eher werden wir ruhen, bis Troja ganz in Flammen steht und seine Mauern voll. Ungefähr 1200 Jahre vor Christus bricht die mächtige Kriegsflotte in Richtung der heutigen Türkei auf. Der Sage nach werden sie die Stadt 10 Jahre lang belagern und erst durch eine List besiegen. Ein riesiges hölzernes Pferd als Geschenk wird ahnungslos von den Trojanern in die Stadt gezogen. In seinem Innern verbergen sich griechische Krieger. In der Nacht schleichen sie zu den Stadttoren und lassen ihr Heer hinein. Rein mit euch! Troja ist besiegt. Es wird zerstört und niedergebrannt. Viele Jahrhunderte später liest ein schwärmerischer Geist dieses wuchtige Epos um Zorn und Rache und ist überzeugt, so hat es stattgefunden. Dies ist mehr als bloß eine Sage aus längst vergangener Zeit. Den größten Teil seines Lebens wird er der Suche nach den Beweisen dafür widmen. Sein Name? Heinrich Schliemann. Seine Geschichte beginnt in einem Pfarrhaus im ehemaligen Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. Heinrich? Ja, Vater? Wir müssen miteinander reden. Sieh mal, Heinrich. Aus verschiedenen Gründen kann ich das Schulgeld für dein Gymnasium nicht mehr aufbringen. Du musst das Carolinum verlassen. Es geht uns nicht gut, seit deine Mutter gestorben ist. Ich weiß, Vater. Ich habe die Realschule in Neustrelitz für dich ausgesucht. Aber ich möchte doch die Matura ablegen. Das geht nicht mehr. Wir müssen unser Geld zusammenhalten. Du hast auch noch Geschwister. Und zwar 8. Heinrich Schliemann wird am 6. Januar 1822 in dem kleinen Ort Neubukow im damaligen Mecklenburg-Schwerin als 5. Kind des Pfarrers Ernst Schliemann und seiner Frau Luise geboren. Als Heinrich 9 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter und er kommt in die Familie seines Onkels. Ob seine schwärmerische Liebe zur griechischen Antike, besonders zu Troja, schon in Kinderjahren vom Vater geweckt wird, wie er später berichtet, ist ungewiss. In seiner Selbstbiografie schreibt Schliemann viele Jahre später: Als er mir, dem damals beinahe achtjährigen Knaben, zum Weihnachtsfeste 1829 Dr. Georg Ludwig Jerres Weltgeschichte für Kinder schenkte und ich in dem Buche eine Abbildung des brennenden Troja fand, da rief ich voller Freude: Jerra muss Troja gesehen haben. Er hätte es hier ja sonst nicht abbilden können. Aber Heinrich, das ist doch nur ein erfundenes Bild. Wenn solche Mauern einmal da gewesen sind, so können sie nicht ganz vernichtet sein, sondern sind wohl unter dem Staub und Schutt von Jahrhunderten verborgen. Es ist nur eine Legende. Nur eine Legende. Aber ich blieb fest bei meiner Ansicht. Und endlich kamen wir überein, dass ich dereinst Troja ausgraben sollte. Seine bisweilen etwas überschwängliche Fantasie zeigt sich bereits in seinen Kindheitstagen und sollte sich als eine typische Eigenschaft Schliemanns herausstellen. Eine Eigenschaft, die er sein Leben lang nicht verlieren wird und ohne die er vermutlich nie diese Erfolge hätte erzielen können, die ihn über seinen Tod hinaus berühmt gemacht haben. Auch ein gewisser Tatendrang zeigt sich früh als charakteristische Eigenschaft. Der junge Heinrich will raus aus der dörflichen Enge und Armut seiner Heimat. Und so bricht der 19-Jährige nach Beendigung einer Kaufmannslehre 1841 auf, um in Hamburg sein Glück zu versuchen. Findet aber nur eine Stelle als Lagerarbeiter auf dem Hamburger Fischmarkt. Säcke schleppen ist aber kaum die richtige Arbeit für den nur 1,56 Meter großen und schmächtigen Mann. Er wird krank und denkt, wie so viele Menschen seiner Zeit, ans Auswandern. Über den Ozean nach Amerika, wo jeder eine Chance bekommt. Weit kommt er allerdings nicht. Ein Schiffbruch vor der Insel Thesel beendet vorzeitig seine Reise und es verschlägt ihn vorerst nach Amsterdam. Die Niederlande sind zu dieser Zeit eine der bedeutendsten Kolonialmächte der Welt und eine erfahrene Seefahrernation. Die Hauptstadt Amsterdam ist ein zentraler Handelsplatz in Europa. Die Lagerhäuser der Kaufleute sind prall gefüllt mit exotischen Gewürzen, Stoffen, Früchten, Kaffee, Tee und anderen Waren aus aller Herren Länder. Die Flotte der Händler ist rund um den Erdball gesegelt und hat so für den Aufstieg und Reichtum der Handelskontore gesorgt. Ein Kontor ist eine Art Büro, in denen Waren im großen Stil eingekauft und mit entsprechendem Gewinn weiterverkauft werden. Eines dieser Kontore ist B.H. Schröder und Co., das enge Beziehungen zum russischen Zarenreich pflegt. Hier tritt Heinrich Schliemann 1844 eine Stelle als Buchhalter und Korrespondent an. Als Handelskorrespondent ist Schliemann nun für den Schriftverkehr im Unternehmen zuständig. Meine Wohnung war eine elende, unheizbare Dachstube, in der ich im Winter vor Frost zitterte, im Sommer aber unter der glühenden Hitze zu leiden hatte. Mein Frühstück bestand aus Roggenmehlbrei. Das Mittagessen kostete nie mehr als 16 Pfennig. Aber nichts spornt mehr zum Studieren an als das Elend und die gewisse Aussicht, sich durch angestrengte Arbeit daraus befreien zu können. In der Enge seiner Kontorsgehilfenwelt erschließt sich Schliemann die weite Welt, in die es ihn zieht, über das unablässige Erlernen von Sprachen. Er ist ein besessenes Sprachgenie, verbringt niemals auch nur einen Tag ohne zu lesen und das Gelesene ununterbrochen zu wiederholen. Bald schon beherrscht er Holländisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch. Im Laufe seines Lebens kommen außerdem Russisch, Neugriechisch, Altgriechisch, Latein, Arabisch und viele andere Sprachen noch dazu. Mit seiner Leidenschaft für Sprachen legt der ehrgeizige junge Schliemann den Grundstein für seine beispiellose Karriere. Ihr Fleiß, Herr Schliemann, ist uns nicht entgangen und wir sind überaus beeindruckt von Ihren Leistungen. Sie haben eine rasche Auffassungsgabe und könnten uns an anderer Stelle von großem Nutzen sein. Das ehrt mich, werte Herren. Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst. Wir beabsichtigen Sie daher, mit höheren Aufgaben zu betrauen und Ihnen die Leitung eines Handelskontors in St. Petersburg zu übertragen. Ich bin Ihnen für Ihr Vertrauen überaus dankbar und werde mich als dessen würdig erweisen. So zieht Schliemann von Hamburg nach St. Petersburg, um dort sehr bald den nächsten Schritt in seiner steilen Kaufmannskarriere zu gehen. 1846, er ist gerade mal 24 Jahre alt, eröffnet er auf dem Niewski-Prospekt ein eigenes Handelshaus. Bald folgt eine weitere Filiale in Moskau. Seine Berufung scheint er aber noch nicht gefunden zu haben. In einem Brief an seinen Vater klingt er verzweifelt. Fühle mich weit weniger glücklich als damals, wie ich hinterm Ladentisch in Fürstenberg mich mit dem Fischkarrer über den Hund mit dem Landschwanz unterhielt. Er scheint einsam zu sein. Aber immerhin, finanziell hat er es geschafft. Er ist endgültig den ärmlichen Verhältnissen seiner Heimat entflohen und auf dem besten Weg, ein steinreicher Mann zu werden. Gold, Gold auf Klondike, Gold, Gold auf Klondike River! Der amerikanische Goldrausch lockt Tausende in den wilden Westen Amerikas. Auch Schliemann folgt diesem Ruf. Doch anstatt in der Erde zu graben und mühsam die Goldklümpchen auszuwaschen, beweist er kaufmännisches Geschick. Der Self-Made Man gründet eine Bank. Und schon nach einem Jahr verkauft er sie mit großem Gewinn. Geschäftspartner werden ihm später Betrug beim Goldwiegen vorwerfen. Betrugsverdächtigungen werden Schliemann zeitlebens begleiten. Vorerst kehrt er zurück nach St. Petersburg. Und heiratet. Auch hier geht Schliemann strategisch äußerst klug vor. Am 12. Oktober 1852, er hat in der Zwischenzeit die russische Staatsbürgerschaft erworben, heiratet der 30-Jährige in der Isaakskathedrale in St. Petersburg nach orthodoxem Ritus die 20-jährige Kaufmannstochter Jekaterina Petrovka Lyschina und festigt so seine Stellung in der russischen Kaufmannsgilde. Trotz glücklicher Fügungen und wachsendem wirtschaftlichem Erfolg ist Schliemann nicht zufrieden. Nicht wirklich glücklich. Etwas in ihm sagt, dass das noch nicht seine Bestimmung sein kann. Immer drängender wird sein Wunsch nach Entdeckungen, nach Abenteuern. Er geht auf Reisen, ohne seine Frau, die sich weigert, St. Petersburg zu verlassen. Sein Leben als Kaufmann scheint ihm nun auch zu eng geworden zu sein. Im Jahre 1858 erschien mir mein erworbenes Vermögen groß genug und ich wünschte mich deshalb gänzlich vom Geschäft zurückzuziehen. Ich reiste zunächst nach Schweden, Dänemark, Deutschland, Italien und Ägypten, wo ich den Nil bis zu den zweiten Katarakten hinauffuhr. Hierbei nutzte ich die günstige Gelegenheit, Arabisch zu lernen und reiste dann durch die Wüste nach Jerusalem, um schließlich in Paris sesshaft zu werden. Doch den Rastlosen hält auch hier nicht viel. Einzig die Möglichkeit, sich zu bilden, übt eine magische Anziehungskraft auf ihn aus. Er holt mit Eifer nach, was ihm in der Jugend verwehrt war. Was mich hier interessierte und zurückhielt, waren die Vorlesungen der großen Professoren in der Universität über Literatur, Philosophie, Hieroglyphenschrift und so weiter. In seinen überlieferten Briefen hat Schliemann bis zu diesem Zeitpunkt die Namen Homer, Ilias oder Troja zwar mit keinem Wort erwähnt. Allerdings wird er später verkünden, dass er sich von nun an dem Traum seines Lebens widmen würde, dem Finden und Ausgraben des sagenumwobenen Troja. Türmende Mauern schützen die Stadt ringsum und hohe befestigte Tore, wohlverwahrt mit großen und dicht einfugenden Flügeln. früh sodann, vormorgen, mit ehernen Waffen gerüstet, stehen wir rings auf der Mauer und wehe ihm, wo er begehrt, angestürmt von den Schiffen mit uns, um die Mauer zu kämpfen. So schildert Homer die gewaltige Stadt Troja und ihre Mauern, gegen die die Griechen so verzweifelt anstürmen. Bis heute ist es wissenschaftlich umstritten, ob dieser Krieg wirklich stattgefunden hat. Schliemann glaubt fest daran, dass Homer historische Begebenheiten schildert. Und für ihn steht schon lange fest, der Trojanische Krieg hat stattgefunden. Und er will es beweisen. Doch was ist daran Sage und was Geschichte? Gab es Troja überhaupt? Ja, gab es. Das wissen Archäologen wie Peter Jablonka heutzutage ganz sicher. Dr. Peter Jablonka ist Archäologe an der Universität Tübingen und hat sich intensiv mit Heinrich Schliemann beschäftigt. Er weiß, dass Troja natürlich nicht von Beginn an diese große und sagenumwobene Stadt war, wie Homer sie beschreibt. Ja, also die Besiedlung in Troja beginnt in der Frühbronzezeit, also etwa um 3000 vor Christus haben die ersten Menschen da sich angesiedelt, wohl übers Meer kommend. Das war damals noch direkt am Fuß des Hügels, wie wir wissen, haben da erst das Dorf errichtet und die geht dann eigentlich durchgehend weiter. Bis eben 1100 vor Christus. Dann beginnen die Dark Ages, die dunklen Jahrhunderte in Griechenland. Eine Zeit, über die man wenig weiß. Troja verschwindet in der Bedeutungslosigkeit. Bis zur sogenannten archaischen Zeit, dem Zeitalter der großen griechischen Helden. Jedenfalls war es dann in der Antike griechisch. Und geht dann aber weiter durch die hellenistische Zeit, also bis Christi Geburt und dann eben durch die römische Zeit noch weiter bis ins 5. Jahrhundert nach Christus. Da war dann noch die römische Stadt. Das ist über mehr als 3000 Jahre durchgehend besiedelt. Und das macht Troja auch ohne Trojanischen Krieg sehr besonders in Europa. Selten gab es an einem Ort über einen so langen Zeitraum hinweg eine menschliche Besiedlung. Auch deshalb ist es nicht verwunderlich, dass hier, bei dieser alten griechischen Ansiedlung, dem Hisarlik-Hügel in der Provinz Çanakkale im Nordwesten der heutigen Türkei, bereits im 18. Jahrhundert das versunkene Troja vermutet wurde. Also bereits viele Jahrzehnte bevor Schliemann behauptet, er selbst habe den genauen Standort Trojas ausfindig gemacht. Heinrich Schliemann ist inzwischen 46 Jahre alt, hat all seine Firmen verkauft und schwimmt in Geld. Dank dieser gewonnenen Unabhängigkeit bricht er zu seiner ersten Reise nach Griechenland auf, in der Hoffnung, dort die Schauplätze der von ihm so bewunderten antiken Dramen zu finden. Er lässt seine alte Existenz endgültig hinter sich und begibt sich in das Leben eines Abenteurers. Endlich war es mir möglich, den Traum meines Lebens zu verwirklichen. Den Schauplatz der Ereignisse und das Vaterland der Helden in erwünschter Muße zu besuchen. Troja aber muss vorerst noch warten. Nach Zwischenstationen in Rom, Neapel und Korfu erreicht er zunächst die Insel Ithaka, die Heimat des sagenumwobenen Odysseus, dessen Burg er auf dem Berg Aetos vermutet. Hier will Schliemann mit seiner Arbeit beginnen. Dein Vater ist Steinmetz, sagst du? Ja, heuert sofort vier Männer an. Du bist eingestellt. Und beginnt erstmals in seinem Leben zu graben. So, das genügt. Und jetzt an die Arbeit, Männer! Am 10. Juli, nachdem ich im Meere gebadet hatte, machte ich mich vom Dorfe, wo ich übernachtet, um 5 Uhr morgens mit 4 Arbeitern auf den Weg. Vom Schweiß durchnässt, langten wir um 7 Uhr auf dem Gipfel des Aetos an. Hier ist es, Effendi. Gut, alles muss hier gerodet werden. Fangt mit den Sträuchern davon an und reißt sie mit der Wurzel aus. Dann tragt das Erdreich an. Wonach sollen wir suchen? Waffen, Inschriften auf Steinen oder Tafeln. Krüge, Schmuck. Grabt das ganze Erdreich um. Bringt alles zu mir, was ihr findet. So unbedeutend es euch auch erscheinen mag. Ich gedenke, nichts weniger zu tun, als zu beweisen, dass hier einst die Heimstatt des Odysseus stand. Vorwärts, fangen wir an. Ihr habt's gehört, Männer. Hier zwei, darüber. Du kommst mit mir. Wir müssen uns beeilen, weil es ist zu heiß. Der Palast muss hier gestanden haben. Der listenreiche König Odysseus ist heute der wohl bekannteste Krieger, der im Heer des Agamemnon an der Schlacht um Troja teilgenommen hatte. Ihm wird die List des berühmten trojanischen Pferdes zugesprochen, die, zumindest in der Sage, den Trojanischen Krieg zugunsten der Griechen beendete. Homer schildert seine Irrfahrten und Abenteuer auf dem Rückweg in seine Heimat Ithaka in seinem zweiten berühmten Werk, der Odyssee. Um zu seiner Frau Penelope und seinem Sohn Telemachos zurückzukehren, brauchte er ebenso lang, wie der Trojanische Krieg gedauert hatte. 10 Jahre. Jahrhunderte später treibt nun an womöglich dieser Stelle ein ehemaliger russischer Kaufmann seine Grabungshelfer an. Aber auch sich selbst schont er nicht. Wie seine Männer steht Schliemann von früh bis spät in der mediterranen Hitze und buddelt wie ein Besessener. Immerhin will er eines der größten Rätsel der Antike aufdecken. Ich machte mich also daran, mit der Hacke zu graben. Und kaum war ich 10 Zentimeter tief eingedrungen, so zerbrach ich eine schöne, aber ganz kleine, mit menschlicher Asche angefüllte Vase. Ich fuhr mit der größten Vorsicht zu graben fort und fand ungefähr 20 ganz verschiedene Vasen von bizarrer Form. Außerdem fand ich in diesem kleinen Familienkirchhofe die gekrümmte Klinge eines Opfermessers, ganz mit Rost überzogen. Ein Götzenbild von Ton, welches eine Göttin mit 2 Flöten im Mund darstellt. Dann die Trümmer eines eisernen Degens, einen Eberzahn, mehrere kleine Tierknochen und endlich eine Handhabe aus ineinander geschlungenen Bronzefäden. Mr. Schliemann, die Männer müssen ausruhen. Sie sind am Ende ihrer Kräfte und die Arbeit ist schwer. Nein, es ist noch so viel zu tun. Macht ihr hier weiter, ich werde da hinten weitergraben. Wir werden später etwas rasten. Die sengende Mittagssonne zwingt Schliemann und seine Leute schließlich doch, eine Pause einzulegen. Nichts erregt mehr Durst als die schwere Arbeit des Ausgrabens bei einer Hitze von 52 Grad Celsius in der Sonne. Wir hatten zwar 3 ungeheure Krüge voll Wasser und eine große 4 Liter Wein enthaltende Flasche mitgebracht. Der Wein reichte für uns aus, weil der Rebensaft Ithakas 3-mal stärker ist als Bordeaux-Wein. Aber unser Wasservorrat war bald erschöpft und 2-mal waren wir gezwungen, ihn zu erneuern. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt 52 Grad Celsius gewesen sind, wie Schliemann es später in seiner Selbstbiografie aufgeschrieben hat, anstrengend ist es ohne Zweifel. Doch all der Schweiß und die Mühen der Männer sind umsonst. Sie finden ein paar Krüge, aber nichts, was auch nur im Entferntesten auf den homerischen Krieger Odysseus hindeuten könnte. 5 Jahre meines Lebens hätte ich für eine Inschrift gegeben. Aber leider war keine vorhanden. So bleibt Schliemanns erster Gehversuch als Archäologe ein Misserfolg. Er tröstet sich kurzzeitig mit dem Gedanken, dass sich in einer seiner gefundenen Urnen vielleicht ja die Asche des Odysseus oder der Penelope befinden könnte, und bricht dennoch die Grabungen ab. Er reist über einen Umweg über Korinth und Athen, schließlich zum ersten Mal in das Gebiet rund um das mutmaßliche Troja. Nach einem kurzen Aufenthalt macht Schliemann im Hafen eine schicksalhafte Begegnung. Eine Begegnung, die den Rest seines Lebens für immer verändern und die Archäologie revolutionieren wird. Mr. Schliemann, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Frank Calvert. Ich bin ein Bewunderer Ihrer Arbeit. Mr. Calvert, what a pleasure, sir. Frank Calvert ist nicht nur englischer Konsul, sondern auch Hobbyarchäologe. Er ist, wie Schliemann, fasziniert von den homerischen Mythen. Und er hat die Hälfte des Hügels Hisarlik gekauft, um dort Grabungen vorzunehmen, da er glaubt, dass sich genau hier Troja befinden müsse. Wie ich höre, verfolgen wir die gleichen Interessen. Mr. Schliemann, Sie wissen, was ich meine. Troja. Um es rundheraus zu sagen, Mr. Schliemann, meine Mittel reichen leider nicht aus, um dieses Unterfangen allein zu bewerkstelligen. Ich habe Mittel vom British Museum beantragt. Und die sind natürlich abgelehnt worden. Es sitzen zu viele Zauderer in den Gremien, Mr. Calvert. Nur Männer ohne Weitblick, ohne Fantasie. Vielleicht könnten wir einander behilflich sein. Die Hälfte des Hügels Hisarlik gehört mir. Schliemann ist begeistert. Was Sie nicht sagen. Und ahnt sofort die große Chance, die sich ihm hier bietet. Geld ist das geringste Problem für ihn. Der Hügel Hisarlik. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Das stimmt allerdings nicht ganz. Er hat da an einem Ort, der ist einige Kilometer südlich von dem, wo wir jetzt Troja sehen, hat er auch ein bisschen gegraben, auch ohne Erfolg und ohne Genehmigung. Ich denke, wir sollten einander näher kennenlernen, Mr. Calvert. Kommen Sie, gehen wir etwas trinken. Und da scheint Schliemann sich dann entschieden zu haben, dass er das jetzt in Zukunft macht. Also nicht schon als kleines Kind, wie er sagt, sondern eben erst nachdem er dann beschlossen hat, er findet jetzt was für die zweite Lebenshälfte sozusagen nach der Großhändlerkarriere. Endlich hat er einen konkreten Plan. Das Abenteuer Troja kann beginnen. Bevor er aufbricht, hat Schliemann noch private Pläne. Er will erneut heiraten und es muss natürlich eine Griechin sein. Er sucht seine eigene, ganz private, schöne Helena. Sie muss sich für Homer begeistern können. Sie soll arm, aber gebildet sein. Ob sie fremde Sprachen spricht, ist mir gleichgültig. Aber sie muss griechischen Typus haben, schwarzes Haar und, wenn möglich, soll sie schön sein. Meine Hauptbedingung aber ist ein gutes und liebreiches Herz. Schliemann bittet einen Freund um Hilfe. Zunächst, verehrter Freund, danke ich Ihnen für die Übersendung der Fotografien, auf denen mir alle Frauen voller Grazie und Anmut erscheinen. Da fällt eine Entscheidung schwer. Der verehrte Freund, bei dem sich Heinrich Schliemann hier bedankt, ist der Athener Erzbischof Theokletos Wimpos, den er gebeten hatte, ihm einige Fotografien heiratswilliger Griechinnen zukommen zu lassen. Eine junge Frau erregt ganz besonders seine Aufmerksamkeit. Dennoch erscheint mir eine der hier vorgestellten von ganz besonderem Liebreiz. Und dieser Name... Sophia. Was für ein Klang. Sie ist die Nichte des Freundes und gerade mal 17 Jahre alt. Schliemann zu diesem Zeitpunkt 47. Ich würde mich freuen, wenn Sie unser Kennenlernen unter der ausdrücklichen Betonung meiner redlichen Absichten arrangieren könnten, werter Freund. Eigentlich ist Schliemann zu diesem Zeitpunkt in einer Ehe mit der russischen Kaufmannstochter Jekaterina. Und diese Ehe lässt sich nach orthodoxem russischen Recht auch nicht einfach so wieder aufheben, solange er russischer Staatsbürger ist. Also braucht es einen Trick. Kurzerhand lässt er sich die amerikanische Staatsbürgerschaft ausstellen, indem er behauptet, schon jahrelang in den USA zu leben. Und tatsächlich, es klappt. Damit ist für ihn die Sache erledigt. Und so heiratet Sophia kurz darauf in der Meletiuskirche in Athen den Dr. Phil Heinrich Schliemann. Die Universität Rostock hatte seine Dissertation angenommen und ihn zum Doktor Philosophiae promoviert. Nach einer ausgedehnten Hochzeitsreise bezieht das Ehepaar Schliemann standesgemäß eine Villa im Herzen von Athen. Unruhig läuft Schliemann im Haus auf und ab. Wie lange soll ich denn noch auf diese verdammte Grabungsgenehmigung für Hırsalık warten? Warum zieren die Türken sich so? Wenn Kelvert der gesamte Hügel gehören würde, hätte ich längst anfangen können. Ich verliere unnötig viel Zeit. Mein Lieber, du musst noch ein wenig Geduld haben. Sicher wird bald zu deinen Gunsten entschieden. Ich habe aber keine Geduld, Sophia. Ich habe vieles, aber eines eben nicht, Geduld. Ich werde das jetzt selbst in die Hände nehmen. Ich kann nicht mehr warten. Und wann willst du aufbrechen? Sehr bald. Ich habe Frank Calvert bereits über meinen Plan informiert und ihn um eine detaillierte Aufstellung der Dinge gebeten, die ich benötige. Er wird mir gute Dienste leisten. Und ich bin sicher, es wird ein Erfolg. Ich kann es kaum abwarten. Im Frühjahr 1870 ist es endlich soweit. Schliemann beginnt mit seiner ersten Grabungskampagne in Troja. Später schreibt er dazu: Ich gestehe, dass ich meine Rührung kaum bewältigen konnte, als ich die ungeheure Ebene von Troja vor mir sah. So wie man den Fuß auf die trojanische Ebene setzt, wird man sofort beim Anblick des schönen Hügels von Hırsalık von Erstaunen ergriffen, der von der Natur dazu bestimmt zu sein scheint, eine große Stadt mit ihrer Zitadelle zu tragen. Eine Genehmigung zum Graben hat er nicht. Diese ist zwingend notwendig, damals wie heute. Man muss eine Genehmigung haben und die kriegt man, wenn man nachweisen kann, dass man irgendwie eine entsprechende akademische Institution im Hintergrund verfügt und Erfahrung und Ausbildung. Und dann kommt auch ein Vertreter der Regierung, also ein in dem Fall ein türkischer Archäologe, der muss auf der Grabung anwesend sein die ganze Zeit und kontrolliert. Also da müssen irgendwie Listen gemacht werden, was gefunden wurde, und der muss seine Berichte schreiben. Der muss auch von der Grabung bezahlt werden. Doch das kümmert den Selfmade-Archäologen nicht. Er will endlich loslegen. Und dieses Mal will Schliemann es im großen Stil angehen. Er rekrutiert nicht nur eine Handvoll Arbeiter, sondern hunderte Männer aus den umliegenden Dörfern. Da ich bei den vielen meiner Arbeiter nicht die Namen aller Arbeiter im Gedächtnis behalten kann, so nenne ich sie je nach ihrem gottesfürchtigen, militärischen oder gelehrten Aussehen. Derwisch, Mönch, Pilgrim, Korporal, Schulmeister und so weiter. Er selbst lässt sich auch gerne mal Effendi nennen. Der Effendi weiß genau, was er will. Und zwar, dass sie jeden Tag der Woche gefühlt rund um die Uhr das Gelände durchpflügen. Schliemann will einfach keine weitere Zeit verlieren und der Welt endlich zeigen, dass er recht hat und dass hier das berühmte Troja verborgen liegt. Damals war es so, dass in der Gegend auch noch griechische Dörfer waren. Die sind ja also alle dann im Zuge des Ersten Weltkriegs und danach umgesiedelt oder vertrieben worden. Und da hatte er also hauptsächlich griechische Arbeiter, aber er hatte extra auch noch türkische Arbeiter, weil am Sonntag die Griechen nicht ausgegraben haben. Für Sonntag hatte er dann noch die türkischen Arbeiter, sodass er ohne Unterbrechung durchgraben konnte. Wenn wir nur die einzelnen Schichten von oben nach unten abtragen, kommen wir nicht weiter. Es sieht so aus, als sei das Areal, unter dem sich Troja verbirgt, größer, als ich gedacht hatte. Sollen wir noch mehr Männer anheuern? Nein, wir machen etwas anderes, etwas Neues. Wir werden eine Schneise quer durch den Hügel ziehen, um zu sehen, was sich darin verbirgt. Verstehen Sie, Calvert? Nicht wirklich. I'm sorry. Er suchte das alte Troja. Da hat er schon die Idee, was damals noch nicht selbstverständlich war, von so Schichtenstratigraphie, wie man das nennt. Also muss das irgendwie in den untersten Schichten sein, weil das müssen die ältesten sein. Und damit er überhaupt sieht, was da los ist, wird er durch diesen Hügel erstmal einfach einen riesigen Graben Nord-Süd durchlegen, um da diese Schichten eben zu sehen. Diesen sogenannten Schliemann-Graben kann man noch heute auf dem Ausgrabungsfeld von Troja besichtigen und bestaunen. Immer tiefer dringen Schliemanns Arbeiter in die hitzeverbrannte Erde ein und legen, wie bei einer Schichttorte, die verschiedenen Ebenen des Hügels frei. Mit bloßer Muskelkraft in der Hitze der türkischen Sonne. Aber der war schon hart, also zu sich selbst und auch zu den Arbeitern. Da hat er also wirklich geguckt, dass die so praktisch ohne Unterbrechung durchschaffen und auch Prämien ausgezahlt, wenn die mehr geliefert haben, an Funden zum Beispiel. Schliemann selbst berichtet in seinen Aufzeichnungen extreme, ja geradezu dramatische Bedingungen. 41 Grad Hitze in der Ebene von Troja, die jetzt voll ist von pestartigen Fiebern. Er selbst sagt natürlich, dass die Bedingungen ganz hart waren und das Klima ganz schlecht und ungesund und er hat da in primitiven Hütten gewohnt und auch das ist also nicht so klar. Also hat er sich schon irgendwie in ordentliche Baracken wahrscheinlich hingestellt. Die Ausgrabungen rund um Troja dauern bis heute an. Bis ins Jahr 2012 wurden die Grabungsarbeiten von Archäologen der Universität Tübingen geleitet. Unter ihnen auch Peter Jablonka. Ihn verbinden Jahrzehnte mit dem Erbe Schliemanns. Bereits als Student war er als Grabungshelfer in Troja dabei. Später ist Peter Jablonka als stellvertretender Grabungsleiter immer wieder dorthin zurückgekehrt. Wie wohnt man heutzutage bei solchen Ausgrabungen? Also wie die Grabungen noch stattgefunden haben, in Troja, da haben wir natürlich auch dort gewohnt während dieser Grabungsmonate. Und da gibt es unterschiedliche Arten von Quartieren. Oft am Anfang waren wir im benachbarten Dorf untergebracht. Zwischendurch wurde auf der Grabung selbst, also am Rand von Troja, zu einem Olivenhain, wurde so ein Dorf mit so Hütten, wie so Schrebergartenhütten, so eine Art errichtet. Und da haben die Grabungsteilnehmer gewohnt und gab natürlich dann so was wie Küche und Essraum und Arbeitsräume. Teilweise noch die Häuser der alten Grabungen, teilweise so Container, die gab es dann also auch. Zurück ins Jahr 1873. Trotz der von Schliemann genannten pestartigen Fieber kommen die Arbeiten gut voran. Schliemann lässt Schicht für Schicht freilegen und legt damit die Grundlagen für die moderne Troja-Forschung. Das sind jetzt sozusagen 9 große Hauptschichten. Natürlich ist das heute dann viel feiner zergliedert in zahllose, feine, kleinere Schichten. Aber diese grundlegende Gliederung in 9 Hauptschichten, die zählt immer noch. Schliemann lässt alles abtragen, was ihm nicht beachtenswert erscheint und geht dabei äußerst radikal vor. Immer tiefer dringt er in den Hügel vor, gräbt sich durch die Zeitalter. Ja, also er hat schon zunächst mal brutalst runtergegraben mit hunderten Arbeitern und eben das Jüngere alles weggeräumt. Aber er hat später sich Fachleute geholt, vor allem ist zu nennen Wilhelm Dörpfeld, ein schon ausgebildeter Architekt und Archäologe, der auch gut mit ihm ausgekommen ist. Und da ist das also immer besser geworden. Wilhelm Dörpfeld ist ein Glücksfall für die Archäologie. Mit ihm zieht eine deutlich wissenschaftlichere, planerische Ordnung ein auf der riesigen Baustelle, wenn es darum geht, die in Schichten aufeinanderliegenden verschiedenen Überreste der einzelnen Ansiedlungen zu untersuchen. Denn Schliemann und seine Männer finden sofort die Überreste einer Siedlung. Aber stammen diese wirklich aus Troja? Zeigen Sie, zeigen Sie! Hier, sehen Sie. Ach, ein Teller. Ja, und ein Krug. Aber an Töpfen, Tellern und Tonwaren ist Schliemann natürlich nicht interessiert. Was er sucht, sind Waffen, Schilde, Inschriften, Abbildungen seiner sagenumwobenen Helden aus der Ilias. Irgendetwas, was ihm zeigen könnte, dass er auf der richtigen Fährte ist. Nachdem er bis runtergegraben hat, war er irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil was da war, war ein Dorf, also heute wissen wir aus der Frühbronzezeit, mit einfachsten Häusern und eben dörflichen Funden, bisschen Keramik und Steingeräte, ganz wenig Metall. Irgendwie konnte das halt nicht sein, er hat sich ja das Troja so prächtig vorgestellt. Es ist sinnlos, Dörpfeld. Wie lange sollen wir hier rumbuddeln und unsere Zeit verschwenden? Wir müssen Geduld haben. Oder vielleicht noch tiefer graben. Ich werde die Männer instruieren. Seit 3 Jahren graben wir nun schon. Was, wenn wir hier nichts finden, außer primitive Häuser, Töpfe, Kannen und Bürsten? Vielleicht brauchen wir doch mehr Männer. Nein, Dörpfeld. Es liegt nicht an so wenig Männern. Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, ob das hier nicht vielleicht doch eine unbedeutende Siedlung ist, von denen es Tausende gibt? Was, wenn die Ilias doch nur Literatur ist? Doch nur eine Sage? Das darf nicht sein. Wir können nicht aufgeben. Alles wäre umsonst gewesen. Eben, Dörpfeld. Und mein Leben wäre verschwendet. Ist der Traum seines Lebens ausgeträumt? Das Abenteuer Troja beendet? In einer Notiz aus dem April 1873 schreibt Schliemann: Die Strapazen hier gehen über meine Kräfte. Und ich bin entschlossen, die Ausgrabungen hier nur noch bis zum 1. Juni fortzusetzen, um sie dann für immer einzustellen. Ich werde später nur in Griechenland graben und mit Mykene, der Hauptstadt des Agamemnon, anfangen. Dann, wenige Tage bevor Schliemann seine Ausgrabungen am Hügel Hisarlik einstellen will, wendet sich das Blatt zu seinen Gunsten. All die Anstrengungen der letzten Monate scheinen endlich von Erfolg gekrönt zu sein. Schliemann! Schliemann! Kommen Sie! Es gibt es da, Feld. Ich habe zu tun. Das sollten Sie sich ansehen. In Schliemann keimt neue Hoffnung auf. Hier, sehen Sie. Das sind Brandspuren. Diese Schicht ist komplett von Feuer zerstört worden. Könnte das ein Krieg gewesen sein? Vielleicht. Vielleicht aber auch nur eine gewöhnliche Feuersbrunst. Mit einer solchen Zerstörungskraft? Sehen Sie, Dörpfeld, die Mauern sind meterdick. Ich glaube, dass das eine Schlacht war. Und die Bewohner hatten nicht die Zeit, das Feuer zu löschen. Weil sie kämpfen mussten, Dörpfeld. Weil sie kämpfen mussten. Wir lassen hier weitergraben. Vielleicht sind wir auf der richtigen Spur. Das ist es. Das ist es. Gebe Gott, dass es das ist. In der zweituntersten Schicht macht Schliemann dann die Entdeckung seines Lebens. Dörpfeld, lassen Sie die Männer Pause machen. Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Herr Schliemann, wir... Ich sagte, die Männer machen Pause. Keiner der Arbeiter soll sehen, was Schliemann gefunden hat. Einen gewaltigen Schatz. Da war für ihn klar, okay, verbrannte Stadt kann nur der Trojanische Krieg sein. Und der Schatz hat dem trojanischen König Priamos gehört. Schliemann wähnt sich am Ziel seiner Träume. Und während meine Arbeiter aßen und ausruhten, schnitt ich den Schatz mit einem großen Messer heraus. Was nicht ohne die allergrößte Kraftanstrengung und die furchtbarste Lebensgefahr möglich war. Denn die große Festungsmauer, welche ich zu untergraben hatte, drohte jeden Augenblick auf mich einzustürzen. Aber der Anblick so vieler Gegenstände, von denen jeder einzelne einen unermesslichen Wert für die Wissenschaft hat, machte mich tollkühn und ich dachte an keine Gefahr. Unter diesen unermesslich wertvollen Gegenständen befinden sich allerhand Goldschmuck, verschiedene Waffen aus Bronze, zahlreiche Goldbecher und andere vergoldete Gefäße. Alles weist auf einen prächtigen Königshof hin. Euphorisch prophezeit Schliemann seinen Geschwistern, dass er von nun an in einem Atemzug mit den großen Gelehrten der Weltgeschichte genannt werden würde. Wir machten eine Entdeckung, durch welche der Name Schliemann einen großen Ruhm erlangt. Denn wir fanden den ganzen Inhalt der hölzernen und längst verschwundenen Schatzkiste des Priamos und auch ihren ungeheuren kupfernen Schlüssel. Sie enthielt 6 goldene Armbänder, einen ungeheuren goldenen Becher mit 2 Mündern und 2 gewaltigen Henkern, 6 homerische Talente von Gold und Silber, 56 herrliche goldene Ohrringe, 2 ungeheure goldene Kopfputze mit über 100 Idolen der eulenköpfigen Minerva. Dann viele Tausende von ganz kleinen Goldsachen. 34 kupferne Dolche, Streitäxte, Lanzen und so weiter. Aber er hatte zu tief gegraben und eine viel ältere Kultur entdeckt. Die damaligen wissenschaftlichen Methoden standen gerade am Anfang ihrer Entwicklung. Heute können Forscher wie Peter Jablonka von der Universität Tübingen mit hochmoderner Technik herausfinden, welche Geheimnisse sich in der Erde verbergen. Was wir auch gemacht haben in Troja ist, also man kann sozusagen, so wie auch in der Medizin mit Röntgenbild, man kann ein bisschen in den Boden hineinschauen mit physikalischen Methoden. Da gibt es also mehrere sogenannte geophysikalische Prospektionsmethoden. Wir haben hauptsächlich die magnetische Prospektion, aber auch den Bodenradar angewandt. Also es gibt feine Unterschiede in der Magnetisierung der Materialien der unterschiedlichen, die im Boden sind. Und das kann man messen mit Magnetometern. Da wird also hin und her gelaufen, mehr oder weniger. Und in einem ganz, ganz engen Raster eben diese Magnetisierung messen. Schliemann war ein Pionier der Archäologie. Und seine technischen Möglichkeiten waren im Vergleich zu den heutigen nahezu primitiv. Ob er ahnte, dass er sich täuscht? Zweifel an seiner historischen Einordnung gab es schon zu Schliemanns Zeit. Weil es gab damals schon Ausgrabungen im Zweistromland in Mesopotamien, also in Ur, die Königsgräber. Und da wusste man schon aufgrund der Schriftquellen und der Chronologie, dass das viel, viel älter ist, nämlich ungefähr 2000 vor Christus. Und da waren ähnliche Sachen in den Schätzen, die Schliemann in Troja gefunden hat. Doch davon will Schliemann nichts wissen. Er kann der Aussicht auf wissenschaftlichen Ruhm nicht widerstehen und fühlt sich mit seinem Fund auf ganzer Linie bestätigt. Was sagen Sie, Calvert? Wir haben es geschafft. Nun haben sich unsere Mühen endlich ausgezahlt. Ja, Mr. Schliemann, um ehrlich zu sein, ich habe meine Zweifel, dass dieser Schatz der Beweis für das homerische Troja ist. Wie darf ich das verstehen, Mr. Calvert? Glauben Sie etwa nicht an Troja? Oh, doch, doch, Mr. Schliemann. Ich glaube sehr wohl daran, dass Ihr Troja in diesem Hügel begraben liegt. Ich glaube allerdings auch, dass der Schatz, den Sie gefunden haben, älter ist, als Sie glauben. Das ist unmöglich. Nein, Calvert, das ist der Schatz des Priamos. Er muss es sein. Sehen Sie sich diese Pracht an. Nur ein König wie Priamos könnte solchen Reichtum anhäufen. Mr. Calvert, hören Sie auf zu hadern. Wir werden berühmt. So entschlossen Schliemann ist, so recht soll er zumindest in der Sache mit dem Berühmtwerden haben. Zuvor jedoch muss die Welt von seinem Schatzfund erfahren. Dieser Schatz, den ich glücklich fortschaffte, als Schatz des Priamos, dem mythischen König einer mythischen Stadt aus dem mythischen heroischen Zeitalter, über 1 Million Goldfranken wert und von unermesslichem Wert für die Wissenschaft. Ich möchte gerne mehr schreiben, aber leider fehlt's ganz an Zeit. Dieser Schatz, den ich glücklich fortschaffte, das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Schliemann will den Schatz ganz für sich und setzt sich dafür gewissenlos über die Bedingungen des Vertrages mit der Regierung des Osmanischen Reiches hinweg, den er unterschrieben hat. In seiner Genehmigung war klipp und klar, die Funde hätten also mit der türkischen Regierung geteilt werden müssen und auch seinen Teil hätte er nicht aus der Türkei entfernen dürfen. Wo soll das hin? Warten Sie, ich helfe Ihnen. Geben Sie her. Vorsicht mit den Kisten. Verstauen Sie sie unten im Frachtraum und decken Sie sie gut ab. Oh, um Himmels Willen, seien Sie doch vorsichtig. Entschuldigung. Was ist denn das alles? Das hat euch nicht zu interessieren. Wir setzen über an die griechische Küste. Jetzt? Mitten in der Nacht? Jetzt sofort. Ablegen! Heinrich Schliemann begeht Diebstahl. Einen Diebstahl, der ihn weltberühmt macht. Von seiner Person her war er schon zu Lebzeiten umstritten und ist das heute immer noch und hat einige Dinge getan, die wir heute wohl, also ja, man kann fast sagen, als kriminell ansehen würden. Vorerst landet der Schatz in Athen. Mit einer berühmt gewordenen Fotografie stilisiert Schliemann seine Frau Sophia zur schönen Helena und verbreitet, dass sie beim Fund anwesend gewesen sei und ihm geholfen habe, den Schatz zu sichern und außer Landes zu bringen. Da war allerdings mehr der Wunsch Vater des Gedankens. Sophia interessiert sich zu diesem Zeitpunkt weit weniger für die griechische Antike, als Schliemann es sich wünscht, und hält sich zum Zeitpunkt des Fundes in Griechenland auf. Aus Athen schreibt er im Dezember 1873 an seine Geschwister: Das euch gesandte Porträt stellt meine Frau mit dem einen der trojanischen Diademe, auch mit einigen anderen Schmucksachen des Schatzes geschmückt dar, und ich habe es euch deswegen gesandt. Sofort verschickt Schliemann Depeschen an alle wichtigen wissenschaftlichen Gesellschaften Europas und verkündet, dass er den Schatz des Priamos und das homerische Troja gefunden habe. Die ganze Welt soll an seinem Ruhm teilhaben. Die Reaktionen sind zu seinem Bedauern eher verhalten. Sein ursprünglicher Plan, den Schatz in einem eigens gebauten Museum in Athen auszustellen, scheitert. Auch Verkaufsangebote an den Louvre in Paris oder die Eremitage in St. Petersburg werden abgelehnt. Auch in Deutschland wird ihm zunächst die heiß ersehnte wissenschaftliche Wertschätzung verwehrt. Stattdessen sieht sich der Selfmade-Man mit Fälschungsvorwürfen konfrontiert. Schliemann fühlt sich missverstanden und unzureichend gewertschätzt. Frustriert beklagt er sich: Niemals hat man bei mir, der ich bis vor kurzem noch Kaufmann war und mich durch Selbstunterricht gebildet habe, anzuerkennen gewusst, dass ich durch großartige Ausgrabungen von 250.000 Francs die ganze Frage, wo Troja liegt, gelöst habe. Ja, der eine nannte mich einen Toren des Irrenhauses würdig. Der andere nörgelt ungebührlich an meinem Charakter und bezeichnet mich öffentlich als Falschmünzer, Betrüger, Gaukler. Allen voran der Hauptmann und Privatgelehrte Ernst Bötticher, der sich zu seinem Intimfeind entwickeln sollte. Unsinn, den dieser Bötticher, behauptet, Troja sei überhaupt keine Ansiedlung und schon gar keine mythische Stadt gewesen. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Er bezichtigt mich der Lüge. Er schreibt, alles, was ich sage, sei eine Lüge. Immer mit der Ruhe, Mr. Schliemann, bitte. Nimm Sie ihn nicht zu ernst. Bötticher ist ein Schwätzer. Ja, Kellert, er ist ein Schwätzer und ein Amateur. Aber dieser Amateur begeht Rufmord. Schliemann bleibt entschlossen und wirbt unermüdlich für sich und seine Entdeckung. Er reist durch Europa, hält unzählige Vorträge und veröffentlicht Bücher, in denen er seine Funde detailliert dokumentiert. Die Reaktion der Regierung des Osmanischen Reiches auf seine nächtliche Schmuggelaktion lässt nicht lange auf sich warten. Dann haben sich die Türken das aber nicht wirklich gefallen lassen und haben einen Prozess geführt in Athen um Rückgabe von dem Schatz. Das ging dann hin und her und die Griechen haben auch versucht, den Schatz zu beschlagnahmen während dem Prozess. Da hat er den aber versteckt bei verschiedenen Verwandten seiner Frau verteilt, sodass ihn auch die Griechen nicht gefunden haben. Und dann hat er sich schlussendlich am Ende dieses Prozesses geeinigt, dass er sehr, sehr viel bezahlt, 50.000 Goldfrancs, das war damals, also sind heute irgendwie so Millionen. Dafür darf er dann den Schatz behalten. Also da gibt die türkische, osmanische Regierung ihre Ansprüche auf. Unter uns gesagt, habe ich in Konstantinopel mächtige Hebel ins Werk gesetzt, um mich wieder mit der osmanischen Regierung auszusöhnen und das übrige Drittel von Troja ausgraben zu können. Also, es war auch nicht ganz klar, wie das gelaufen ist, ob er da ein bisschen nachgeholfen hat mit Bestechung oder sonst über den Prozess. Jedenfalls, dann durfte er es behalten. Schließlich stellt Schliemann seinen Schatz im South Kensington Museum in London aus. In England hatte es nicht zuletzt durch den engen Kontakt zu Frank Calvert immer schon ein ausgeprägtes Interesse an Schliemanns Grabungen gegeben. Aber eigentlich will Schliemann den Schatz in Deutschland, seinem Heimatland, haben. Unterstützung erhält er bei diesem Vorhaben von einem prominenten Freund und Förderer. Im Namen Ihrer kaiserlichen Majestät, wegen Ihrer herausragenden Verdienste um die Wissenschaft, um Ihr Heimatland und unsere Hauptstadt, zum Ehrenbürger der Stadt Berlin. Meine Herren, ich danke Ihnen und bin mir dieser Ehre bewusst. Aber all diese Erfolge im Dienste der Wissenschaft wären nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung und Förderung meines Freundes, der mich bei so vielen Unternehmungen begleitet hat. Lassen Sie mich also ihm besonders danken. Sie alle kennen ihn. Es ist der große Gelehrte Professor Rudolf Virchow. Im Jahr 1881 ist es dann soweit. Heinrich Schliemann schenkt seinen Schatz des Priamos dem deutschen Volke zu ewigem Besitze und ungetrennter Aufbewahrung in der Reichshauptstadt. Gleichzeitig wird er zum Ehrenmitglied der Berliner Gesellschaft für Geschichte, Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte ernannt. Kaiser Wilhelm I. bedankt sich in einem persönlichen Brief an Schliemann und entscheidet, dass der Schatz des Priamos im gerade im Bau befindlichen Museum für Völkerkunde Berlin ständig ausgestellt werden soll. Bis es damit soweit ist, ist der rastlose Abenteurer Schliemann längst zu seiner nächsten Grabungsreise aufgebrochen, ins griechische Mykene. Dort will er das Grab des Agamemnon finden, der einst die Truppen gegen Troja anführte. . 1874 trifft Schliemann in Mykene ein, um dort, wieder mal ohne eine gültige Grabungsgenehmigung der griechischen Regierung, Grabungen vorzunehmen. Die Stadt liegt auf einer Anhöhe der griechischen Halbinsel Peloponnes, nördlich der Argos-Ebene. Von hier konnte man den Isthmus von Korinth, die einzige Landverbindung zum griechischen Festland, kontrollieren. Beste Bedingungen für ein florierendes Königreich. Und hier soll König Agamemnon auch standesgemäß beerdigt worden sein. So die Annahme Schliemanns. Er will nicht irgendwo irgendwas ausgraben, sondern er möchte irgendwie diese griechischen Heldenzeitalter ausgraben. Und wenn es da was gibt aus irgendwie der Zeit, die passt, dann war das der Beweis dafür, dass diese Heldensagen Geschichte sind. Das ist natürlich nicht der Beweis dafür, weil wenn es da was gibt, heißt das noch lange nicht, dass da die Leute in den Schachtgräbern Agamemnon geheißen haben. Also da kann man leider nichts sagen drüber, ne? Wir werden hier innerhalb der Burg anfangen und Suchgräben ziehen. Jawohl, Effendi. Das Ziel unserer Unternehmung ist es, das Grab des Agamemnon zu finden. Ich wünsche, dass mir alles vorgelegt wird, was ihr aus der Erde zutage bringt. Mykene war schon lange vor Schliemann wissenschaftlich untersucht worden. Im Jahr 1700 hatte ein venezianischer Ingenieur das legendäre Löwentor freigelegt. Und der Engländer Lord Elgin stellte 1802 erste systematische Grabungen an. Schliemann geht gewohnt eifrig vor. 34 gut 5 Meter tiefe Suchgräben lässt er seine angeheuerten Männer anlegen. Nach 6 Tagen ist die illegale Grabung allerdings beendet. Sophia, die ihren Mann zu dieser Ausgrabung begleitet, kommt aufgeregt auf ihn zu. Heinrich, hier ist jemand, der dich dringend sprechen muss. Was gibt es denn? Wer ist das? Er sagt, er komme von der griechischen Regierung. Von der Regierung? Herr Schliemann, ich muss Sie auffordern, Ihren Arbeitern zu befehlen, unverzüglich die Grabungen einzustellen. Sie können keine gültigen Grabungsgenehmigungen vorweisen. Wenn Sie weitergraben lassen, wird meine Regierung rechtliche Schritte gegen Sie einleiten. Er lenkt ein und beendet enttäuscht seine Grabungen. Das Ehepaar Schliemann reist ab. Sophia versucht, Heinrich aufzumuntern. Aus der einst arrangierten Heirat hat sich eine liebevolle Ehe entwickelt, aus der inzwischen 2 Kinder hervorgegangen sind. Tochter Andromache und Sohn Agamemnon. Sophia ist fürsorglich und zärtlich. Etwas, was Heinrich Schliemann in seiner ersten Ehe schmerzlich vermisste. Die erzwungene Grabungspause nutzt Schliemann nun, um wieder auf Vortragsreise quer durch Europa zu gehen und Werbung in eigener Sache zu machen. Schließlich kehrt er 1876 zurück nach Mykene, dieses Mal mit der Erlaubnis der griechischen Regierung. Und feiert seinen nächsten Ausgrabungserfolg. Innerhalb eines Steinkreises legt er sogenannte Schachtgräber frei. Vorsicht, geht nach! Angefüllt mit Schmuck aus Gold und Bernstein, Waffen mit vergoldeten Griffen und Totenmasken aus Gold. Und wer, wenn nicht Könige, sollen diese Masken getragen haben? Die Maske des Agamemnon. Aber auch hier lässt sich Schliemann wieder zu sehr von seiner beflügelten Fantasie treiben. Denn die Maske ist einige hundert Jahre älter als der Sagenkreis um Agamemnon. Man datiert sie heute auf ungefähr 1600 Jahre vor Christus. Heutigen Forschern, wie Peter Jablonka, stehen moderne technische Möglichkeiten zur Verfügung, um herauszufinden, wie alt organische Funde, also Knochen zum Beispiel, sind. Eine davon ist die sogenannte C14-Methode. Diese C14-Methode funktioniert so, es gibt in der Atmosphäre durch kosmische Strahlen einen Teil von radioaktivem Kohlenstoff, der zerfällt, das sogenannte C14. Das verteilt sich mit dem CO2 in der Atmosphäre und wird natürlich von Pflanzen mit der Photosynthese gebunden und von Tieren mit den Pflanzen aufgenommen, die Pflanzen fressen, und nach dem Tod des Organismus wird das nicht mehr aufgenommen. Und da beginnt aber natürlich der Zerfallsprozess, ist ja radioaktiv, und mit der Halbwertszeit, die man kennt, von 5700 Jahren etwa, kann man eben messen, wie viel von dem radioaktiven C14 noch da ist und aus dieser Zerfallsrate praktisch den Tod des Organismus datieren. Schliemann kann technisch nicht beweisen, dass es sich bei der Maske um die Maske des Agamemnon handelt, sieht aber auch nicht unbedingt die Notwendigkeit dazu und telegrafiert sofort an den griechischen König: Ich habe das Grab des Agamemnon gefunden. Und wie bei seinen Funden in Troja tauchen schon bald erste Zweifel auf. Viel zu dünn sei das Gold, als dass es eine Königsmaske hätte sein können. So der damals berühmte Archäologe Ernst Curtius. Und Schliemanns größter Kritiker Ernst Bötticher, der ihn schon seit seiner ersten Troja-Grabung immer wieder ins Visier nimmt, geht sogar noch weiter. Er beschuldigt ihn, die Maske selbst hergestellt zu haben, um sie dann zu vergraben und zu finden. Und die Maske sei nur deswegen so dünn, weil Schliemann so geizig sei und zu wenig Gold verwendet habe. Sogar eine gewisse Ähnlichkeit mit Schliemann selbst solle die Maske haben. Es ist bis heute nicht wirklich klar, also man könnte naturwissenschaftlich das Gold untersuchen, aber das ist nun in Griechenland im Museum gelandet, dann auch wie es sein sollte, im Nationalmuseum. Aber da wurde bisher nicht gestattet, jetzt chemische Analysen zu machen. Aber es ist eigentlich, wird das nicht mehr ernstlich angenommen, dass er da wirklich gefälscht hat. Ein Abenteurer sei er, ein Amateur mit viel Glück, aber kein Wissenschaftler. Dieser Vorwurf steht oft im Raum. Immer wieder sieht Schliemann sein Lebenswerk, seine Leistung für die Archäologie angezweifelt. Was meine Person betrifft, so betrachtete ich es als meine Lebensaufgabe, mich in Philologie und Geschichte auszubilden. Welche Wissenschaften für mich in den Kinderjahren einen unendlichen Zauber hatten, die ich aber in den Unglücksjahren meiner Jugend ganz beiseite lassen und vergessen musste. Mit glühendem Eifer warf ich mich daher darauf, sobald ich die Zeit und die Mittel dazu fand. Und sein glühender Eifer führt ihn weitere Male auf das Grabungsfeld von Troja und auf zahlreiche Forschungsreisen. Unter anderem sucht Schliemann gemeinsam mit seinem Freund und Unterstützer Rudolf Virchow in Ägypten nach dem Grab von Alexander des Großen. Aber das rastlose Entdeckerleben hat seinen Preis. Schliemann ist gesundheitlich zunehmend angeschlagen. Er fängt sich eine schwere Ohrinfektion ein und statt sie in Ruhe auszuheilen, verschleppt er sie immer wieder. Schließlich kommt es zu einer Notoperation. Und auch danach hält Schliemann es nicht lange im Krankenhaus aus. Er entlässt sich gegen den dringenden Rat der Ärzte selbst, um wieder zu arbeiten und auf Reisen zu gehen. Dezember 1890, Neapel. Augenzeugen berichten von einem Mann, der wie im Delirium durch die weihnachtlichen Straßen der Stadt torkelt. Schließlich bricht er mitten auf einer Piazza zusammen. Er wird ins Krankenhaus gebracht, doch zu spät. Heinrich Schliemann stirbt im Alter von 68 Jahren an den Folgen der nicht auskurierten Ohrentzündung. Sein Leichnam wird von Freunden nach Athen überführt. Und dort, in einem prächtigen Mausoleum, am 4. Januar 1891 unter großer Anteilnahme der Bevölkerung beigesetzt. In seinem Testament erweist sich Schliemann als überaus großzügig. Seine Kinder aus erster Ehe werden bedacht, ebenso wie seine Familie in Deutschland. Seine Frau Sophia und die Kinder Andromache und Agamemnon können ein sorgloses Leben führen. Sophia, für die das Leben an der Seite ihres umtriebigen und schwierigen Mannes nicht immer leicht war, überlebt ihn um über 40 Jahre. Bis heute gilt Heinrich Schliemann als der bekannteste deutsche Archäologe. Und sein Name ist für immer untrennbar mit dem Mythos Troja verbunden. Er glaubte fest an die Schilderungen Homers und suchte unbeirrt nach Beweisen für sein Troja. Gegen alle Widerstände. Und gilt deswegen heute, trotz seiner anfangs rabiaten Methoden, als einer der Wegbereiter der modernen Archäologie. Er hat auch damals schon Sachen gemacht, wie zum Beispiel auch geguckt, dass Naturwissenschaftler kamen, sich die Landschaft angeguckt haben, sich die verändert hat seit den alten Zeiten und Analysen von chemischen durchgeführt haben, von Materialien, und dass irgendwie der Anthropologe sich irgendwie die Knochen der Menschen angeguckt hat. Er hat also durchaus Sachen gemacht, die eben Stand 19. Jahrhundert sind, aber im Prinzip für die damalige Zeit okay und noch heute zum Teil eben verwertbar. Schliemanns Weggefährte und Förderer Rudolf Virchow beschreibt das Wesen und das Wirken dieses schwärmerischen Geistes wohl am treffendsten. Es mag sein, dass seine Voraussetzungen zu kühn, ja willkürlich waren, dass das bezaubernde Gemälde der unsterblichen Dichtung seine Fantasie zu sehr bestrickte, aber dieser Fehler des Gemüts, wenn man ihn so nennen darf, enthielt doch auch das Geheimnis seines Erfolges. Wer würde so große, durch lange Jahre fortgesetzte Arbeiten unternommen, so gewaltige Mittel aus eigenem Besitz aufgewendet, durch eine fast endlos scheinende Reihe aufeinandergehäufter Trümmerschichten bis auf den in weiter Tiefe gelegenen Urboden durchgegraben haben, als ein Mann, der von einer sichern, ja schwärmerischen Überzeugung durchdrungen war? Noch heute würde die gebrannte Stadt in der Verborgenheit der Erde ruhen, wenn nicht die Fantasie den Spaten geleitet hätte. Fünfzig Jahre nach dem plötzlichen Tod Heinrich Schliemanns wütet in Europa der Zweite Weltkrieg. Vor allem durch die Luftangriffe werden viele Städte komplett zerstört. Während des Krieges bringen die Deutschen viele wertvolle Museumsschätze hinter meterdicken Bunkermauern in Sicherheit. So auch den Schatz des Priamos aus dem Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin. Nach Kriegsende übergibt dort der damalige Museumsdirektor drei schwere Truhen mit der Aufschrift MVF 1 bis 3 an die sowjetische Beutekommission. Und dann waren sie weg nach dem Krieg. Und dann hat eigentlich niemand gewusst, ob es das noch gibt und wo das hingekommen ist, ob das nicht vielleicht eingeschmolzen ist und wo das ist. Mit diesen Kisten verschwindet Schliemanns Schatz des Priamos für viele Jahrzehnte unauffindbar hinter dem eisernen Vorhang. Erst Glasnost und Perestroika bringen Bewegung in dieses brisante Kapitel der Geschichte der Beutekunst. Aber es hat sich dann am Ende des Kalten Krieges erst so, 1989 hat sich herausgestellt, die Russen haben den Schatz mitgenommen und ihn ins Puschkin-Museum, ins Depot verfrachtet. Eine besondere Rolle spielt die russische Kunsthistorikerin Irina Antonova, die schon als junge Offizierin der Roten Armee an der Inventarisierung des Schatzes im Puschkin-Museum beteiligt war und später auch Präsidentin des Museums wurde. Lange Zeit hielt sie den Schatz geheim und leugnete hartnäckig, dass er in Moskau sei. Doch dann finden im Jahr 1991 zwei Männer in einem Moskauer Archiv ein Frachtverzeichnis, in dem ein verräterischer Eintrag zu lesen ist. Schätze aus Troja. Schätze aus Troja. Und in Klammern? Schliemanns Ausgrabungen, die ein Sowjetmajor im Juli 1945 ordnungsgemäß an Moskauer Stellen übergeben hat. Noch immer hält Irina Antonowa die Fachwelt hin, bis sie schließlich 1993 von ihrem eigenen damaligen Präsidenten Boris Jelzin unfreiwillig bloßgestellt wird. Der verplappert sich auf einer Konferenz in Athen. Wenn ihr den Priamos-Schatz hier ausstellen wollt, den haben wir. Und damit war der berühmte Schatz ein zweites Mal gefunden worden. Nur, wer nun tatsächlich Anspruch an diesen alten Fundstücken hat, bleibt eine schwierige Frage. Inzwischen ist er in Moskau wieder ausgestellt. Also Deutschland hat bisher verzichtet, da Rückgabeforderungen zu stellen. Ist wahrscheinlich auch klüger, weil als nächstes würden wahrscheinlich die Türken wieder Rückgabeforderungen stellen. Also mit dem Schatz wird man nicht wirklich glücklich wahrscheinlich, ne? Unheil wird über Troja kommen. Großes Unheil. Ob der Schatz jemals nach Deutschland zurückkehren wird? Oder an seinen Herkunftsort? In die Türkei? Niemand kann heute sagen, ob seine abenteuerliche Reise jemals beendet sein wird, die mit Heinrich Schliemann begann. Jenem Selfmade-Abenteurer, der für seine Entdeckungen in Troja und Mykene am liebsten als Held in die Geschichtsbücher eingehen wollte, so wie die antiken Helden, denen er stets auf der Spur gewesen ist. Möge dies heilige, erhabene Denkmal von Griechenlands Heldenruhm fortan ein Wallfahrtsort werden für die wissbegierige Jugend aller künftigen Generationen und sie begeistern für die Wissenschaft. Auf Wiederhören bei Audible.